sein mit 17. Steig ein und dreh mit mir ne Runde durch die City. Mein VW Polo und wir zwei wollen's heute wissen. Ab hier bis in die Mongolei. Tiff ist neu, einwandfrei. Probezeit schon lang vorbei. Fenster runter, Cabrio und ne Tüte Haribo. Tanknadel ziemlich low und Erwachsene ebenso. Beefy, Red Bull und ne Fluppe wären jetzt gut. Schnell nen Turn und kurz zur Bank. Ab geht's im Schlaraffenland. Sprit ist leer, komm mal her. Es geht ab zur Tanke. Dies und das, pumpt der Bass. Es geht ab zur Tanke. Kitte Cut, Punkte satt. Es geht ab zur Tanke. Bin so fresh, zahle Cash. Bestimmt nichts und danke. Wir machen Urlaub dort, wo andere Leute Angst haben. Im Autokorso mega geil, einer nach dem anderen. Schert in die Lücke ein, Türe auf und jetzt rein. So viele Leckereien. Geschlechtsverkehr bei Sunny Fair, kannst nicht glauben, was ein Flair. Einmal hin, alles drin, 70 Cent, Hauptgewinn. Bounty, Eis am Stiel, ist genau was ich jetzt will. Schnell nen Burger auf die Hand, ich liebe mein Schlaraffenland. Schlaraffenland. Bounty, Eis am Stiel, ist genau was ich jetzt will. Schnell nen Burger auf die Hand, ich liebe mein Schlaraffenland.